Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute komme ich noch nicht aus dem Gym. Ich gehe gleich erst ins Gym. Also heute ist wieder Rücken dran. Ich hatte heute viele Kundentermine, viel E-Mail-Korrespondenz, war wirklich eine Menge los. Sonst wäre ich jetzt schon im Gym gewesen, aber das hat sich heute alles so ein bisschen verschoben und deswegen, wie gesagt, kommt jetzt erst das Video. Ihr werdet es gegen 18 Uhr sehen. Dann werde ich wahrscheinlich zeitgleich gerade im Gym sein, wenn das Video hier für euch scharf geschaltet wird. So in etwa wird das heute laufen. Ja, Männer, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, einen schönen sonnigen Tag und es geht euch allen gut. Ja, Thema des heutigen Videos ist, was können wir Männer von den Frauen lernen? Und da gibt es doch einiges zu lernen, wie ich finde. Und zwar ist das insbesondere, uns selber in den Mittelpunkt zu stellen. So wie die Frauen das machen. Ihr wisst ja, die Frauen beispielsweise suchen Männer von höherem sozioökonomischen Status. Und wir Männer sind auch bereit, Frauen von niedrigerem sozioökonomischen Status zu nehmen. Was für uns wichtig ist, dass sie attraktiv ist, jung ist, fruchtbar ist, respektvoll mit uns umgeht und uns regelmäßig unseren Vollkontakt im Bett zukommen lässt, sodass wir Männer dann zufrieden sind. Aber damit sind wir eigentlich ziemlich anspruchslos. Und ich habe jetzt für mich verinnerlicht, und das kann ich euch auch nur empfehlen. Beispielsweise ist es ja so, wie ihr wisst, die Dynamik von Angebot und Nachfrage macht quasi die Bedürftigkeit aus, also beziehungsweise bestimmt den Wert. Das heißt, wenn wir Männer haben eine hohe Nachfrage nach Vollkontakt mit der Frau. Die Frau weiß das. Dass wir da, also dass wir ein hohes Angebot an sie richten. Dieses Angebot ist quasi für sie ständig da. Und wenn die Nachfrage nach dem männlichen Überangebot quasi gering ist, dann sinkt auch logischerweise der Preis. Das ist ja bei jeder Ware so. Wenn die Nachfrage extrem gering ist, muss der Preis so lange sinken, bis quasi da wieder das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage hergestellt wird, bis irgendwer sagt, okay, jetzt ist die Schwelle erreicht, das Angebot oder beziehungsweise der Preis ist inzwischen so günstig, dass ich da zugreife. Und der günstige Preis ist wiederum gleichbedeutend mit dem männlichen zukommen lassen an die Frau von Ressourcen. Bedeutet, dadurch, dass es für den Mann dahingehend so, ich sage jetzt einfach mal, schwer ist, also die Nachfrage nach sich selber steigern möchte, also der Mann möchte nachgefragt werden quasi, und deswegen bietet er der Frau immer mehr Ressourcen, Schutz, sie braucht nicht arbeiten, sie kann von seiner Arbeit partizipieren, er trägt ihre Lasten mit und so weiter. Das Einzige, was er dafür will, ist ihre Jugend, ihre Fruchtbarkeit und ihre Zuwendung im Bett. So. Jetzt können wir Männer aber von den Frauen lernen und ich beispielsweise, wenn ihr euch jetzt mit SMV auseinandergesetzt habt, wie sich das verhält, bin jetzt mit 38 Jahren in meiner Prime. Das bedeutet, mein Wert geht absolut durch die Decke. Das heißt, ich beispielsweise habe jetzt verstanden, dass es mir nicht mehr reicht, wenn eine Frau, also ich, das kann ich von den Frauen lernen, das können wir alle von den Frauen lernen. Mir reicht es genauso wenig, wenn die Frau mir nur noch diesen Vollkontakt zur Verfügung stellt, im Bett mich zufriedenstellt. Das reicht nicht mehr. Damit senkt sie ja nur meinen Testosteronspiegel. Mit jedem Happy End senkt sie meinen Testosteronspiegel. Das heißt, am nächsten Tag beim Training habe ich weniger Testosteron im Blut und meine Gains für den Muskelaufbau sind weniger. Also nutzt sie mir damit oder schadet sie mir damit eigentlich? Das sind alles so Fragen, mit denen man sich mal auseinandersetzen muss. Und ich habe da für mich verinnerlicht, okay, wenn ich also mein Angebot an die Frauen zurücknehme, ich das Angebot von mir selber verknappe, steigt logischerweise die Nachfrage, weil es ja kaum Angebot da ist von meiner Seite. Und das sollte man sich mal verinnerlichen. Das kann man von den Frauen lernen, die machen das ganz genauso. Und deswegen finde ich, wenn man da mal die Red Pill verinnerlicht hat und sich da, also sich die Dynamiken mal vor Augen führt, dann sieht man genau, wie sich das verhält, dieses Angebot- und Nachfragesystem. So, und das ist immer das, derjenige, der jetzt ein Geschäft und nichts anderes ist das ja mit der Frau. Am Ende des Tages ist es eine Transaktion. Wir müssen dieses und jenes, wir müssen ihre Anforderungen erfüllen, damit sie mit uns, damit sie, naja, damit sie unser Angebot annimmt quasi. Und weil sie ja weiß, dass auch ein Überangebot am Markt ist. So, sie verknappt die Nachfrage nach dem männlichen Angebot einfach, weil sie auch besser in der Lage ist, ihre Vollkontaktbedürfnisse, ich drücke mich extra so aus, ich möchte hier keine Zensur laufen, ich will, dass die Nachricht, die ich hier für euch habe, wirklich viele Männer erreicht. Und deswegen versuche ich einfach gewisse Worte, die hier möglicherweise in irgendeiner Zensur laufen können, einfach runterzuschlucken. Und deswegen verknappt sie die Nachfrage. Sie hat das besser unter Kontrolle quasi. Und da kann ich nur raten, also ich für mich beispielsweise, deswegen sollte man auch mal einen Monat oder zwei Monate mal NoFap gehen, einfach um davon wegzukommen, von dieser Überkonditionierung auf Vollkontakt quasi. Deswegen sollte man aufhören, diese Filmchen im Internet zu gucken und so weiter und da einfach mal auf Entzug gehen und seinem Geist dahingehend mal ein bisschen Frieden schenken, weil man dann einfach merkt, okay, das ist wie mit dem Kaffee trinken oder das ist mit dem Zigaretten oder mit dem Training, ganz egal, was man da macht. Wenn man erst eine gewisse Schwelle über oder einen gewissen Abstand dazu hat, dann wird das viel leichter. Dann schockt das alles gar nicht mehr so extrem. Und da habe ich mich jetzt beispielsweise so weit unter Kontrolle, dass, also Frauen wollen ja Vollkontakt genauso gerne wie wir Männer. Sie haben nur verstanden, dass wir Männer das dringender, noch dringender wollen und noch schlechter unter Kontrolle haben als sie. Und dann gamen die uns damit. Das ist ja nichts anderes. Sie spielen mit unserer Neediness quasi, also mit unserer Bedürftigkeit, dass sie uns im Bett diese Gefälligkeiten erweist. So. Und da müsst ihr wirklich an euch arbeiten und das kann man auch von den Frauen lernen. Genauso wie die Frau das kontrolliert und nicht unbedingt an jeden Mann einfach so rausgibt. Sie merkt genau, okay, das ist für den Alpha gibt es das raus. Wenn ihr den Frame habt an der richtigen Stelle, dann kann man das leicht bekommen von der Frau. Das ist ohne weiteres möglich. Wenn ihr aber einmal bei ihr nicht in dieser Alpha-Geschichte seid, macht es eigentlich sowieso keinen Sinn mehr. Habe ich halt so verstanden, weil ich will halt nicht gegamed werden auf diese Art und Weise. Ich will bestätigt werden. Ich will, dass sie zu mir aufschaut und sich auch diese Bestätigung holt, dass sie so einen Mann meiner Art quasi haben kann. Das muss ihr Anspruch sein. Nicht, dass sie mich gamen will und will Ressourcen von mir rausholen. Und das ist ja das, was den meisten Männern passiert, dass die Frau dann sagt, okay, ja, also erstmal, dass sie sich quasi, dass sie quasi ihr Angebot verknappt und sagt, ja, bevor ich nicht 3, 4, 5 Dates mit dem Mann hatte, läuft da sowieso nichts. Also erstmal müsst ihr bezahlen, ihr müsst sie abholen, ihr müsst sie rumfahren, ihr müsst für die Dates bezahlen und so weiter, was ich auch alles gar nicht mehr machen würde. Und da kommt es halt quasi drauf an. Deswegen müsst ihr auch mal bei Wikipedia nachschlagen, das ist auch hochinteressant. Bis ins 19. Jahrhundert war es noch völlig normal, dass die Familie der Braut bei einer Hochzeit dem Ehemann, also dem Bräutigam quasi, eine Mitgift überreicht, damit sie die Tochter quasi endlich los sind. Weil sie ja wissen, okay, eine Tochter ist quasi eine Bürde, die leistet jetzt nicht unbedingt einen Beitrag beim Familienauskommen und Einkommen. Und also sie kostet am Ende mehr, als sie einbringt. So, das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Ihr habt jetzt eine Tochter zum Beispiel noch. Das heißt, die geht ja erstmal 18 Jahre zur Schule, 20 Jahre, die macht Abitur. So, dann geht sie studieren. Dann ist sie 28, 30. Trotzdem möchte sie einen Mini Cooper fahren. Trotzdem braucht sie, wenn sie jetzt in irgendeiner anderen Stadt studiert, ein Studentenwohnheim oder eine kleine Wohnung und so weiter. Sie braucht einen Laptop. All das bezahlt der Vater. So, das heißt, wenn er es also schafft, seine Tochter möglichst früh an einen qualitativ hochwertigen Mann zu verheiraten, beispielsweise mit 20, würde er sie ja in seinen Verantwortungsbereich übergeben. Das bedeutet, wenn er das mit 20 schaffen kann, seine Tochter jetzt an den hochqualitativen Mann zu geben beispielsweise und die raus zu verheiraten aus der Familie, dann würde ja der Mann die Verantwortung dafür übernehmen, also der neue Ehemann zum Beispiel. Und er hätte 10 Jahre weniger finanzielle Verantwortung quasi für seine Tochter, da er sie ja jetzt abgegeben hat. Und früher war das tatsächlich so üblich, dass man dem Bräutigam dafür eine Mitgift gegeben hat, quasi eine Form Schadensausgleich oder Verlustminderung quasi, weil man wusste, die verursacht jetzt bei ihm diesen finanziellen Schaden, sie ist mehr eine Bürde als ein Nutzen und weil er sie an sich genommen hat, kriegt er einen Ausgleich dafür. Das ist diese sogenannte Mitgift und das gibt es ja heute in unserer Form auch nicht mehr. Und das muss man auch quasi wieder umkehren, die Frau ist nicht der Preis. Und das können wir von den Frauen lernen. So wie sich die Frauen heute verhalten, indem sie sich selbst als den Preis rausgeben, so müssen wir Männer uns verhalten, weil wir Männer sind der Preis. Wir können mehr Ressourcen akkumulieren, als wir selber brauchen. Und diese Ressourcen können wir dann Frauen, Kindern, Haustieren und so weiter noch zur Verfügung stellen, weil wir mehr rausholen können aus dem System, als wir für uns brauchen. So, die Frauen können weniger rausholen, als sie brauchen, also sind sie darauf in der Regel Und also sind sie darauf angewiesen, dass sie Ressourcen von uns bekommen. So. Da ist ja schon der Schaden verursacht quasi. Wenn ich permanent etwas an meiner Seite habe, oder anders ausgedrückt, wenn ich eine Firma gründe, die mir jeden Monat 10.000 Euro Gewinn erwirtschaftet, aber mich jeden Monat 12.000 Euro Kosten erzeugt quasi, dann habe ich jeden Monat 2.000 Euro Verlust. Und jetzt würde der logische Mann sagen, okay, diese Firma ist nicht rentabel, die kann ich nicht aufrechterhalten. Also muss ich Stellschrauben drehen, um da gewisse Veränderungen vorzunehmen, um das rentabel zu machen. Und wenn das nicht möglich ist, dann gehe ich zum Bürgeramt hier bei uns am Ort und melde diese Firma ab, weil das hat ja keinen Sinn. Komischerweise können wir, wenn es um eine Partnerin geht, nicht mehr so rational denken aufgrund unserer Blue-Pill-Konditionierung von klein auf. Weil man uns dieses System mit der Mitgift und mit dem Schaden, den die Frau verursacht, oder mit der Negativrendite, sage ich jetzt einfach mal, die sie mit sich bringt, das hat man uns nicht erklärt. Man hat uns beigebracht, die Frau ist der Preis, wir können dankbar sein, so ein schönes Mädchen zu haben, und wir können uns ja so darüber freuen. Worüber können wir uns denn freuen? Da gibt es sich nichts zu freuen. So, dass sie in der Anfangszeit uns noch sehr, sehr zugetan ist und dass dann nach 5 Jahren Beziehung quasi überhaupt keinen Vollkontakt mehr gibt bei vielen. Und deswegen, das können wir quasi wieder von den Frauen lernen. Wir müssen verstehen, also die Frau beispielsweise stellt sich ja immer in den Mittelpunkt. Es geht immer darum, was sie will, wie sie sich fühlt, wie sie es eingerichtet haben will, was sie braucht, um zufrieden zu sein, dass das ihr hier noch nicht passt und dass ihr das da noch nicht passt. So, da müssten wir Männer eigentlich wach werden. Und das können wir von den Frauen auch lernen, weil eigentlich geht es nur darum, wie es uns passt. Es heißt ja, if mommy ain't happy, nobody can be happy. Aber das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Wenn der Mann nicht glücklich ist, kann niemand glücklich sein. Das können wir auch von denen lernen, das müssen wir umdrehen. Das, was die uns erzählt haben, ist eigentlich richtig, aber auf den Mann gemünzt, auf gar keinen Fall auf die Frau. Weil wenn ich nicht glücklich und zufrieden und gesund und ausgelastet und entspannt bin, dann kann ich nicht mehr genug Ressourcen akkumulieren. Weil wie gesagt, wir Männer akkumulieren Überschüsse und Frauen akkumulieren in der Regel nie Negativrenditen. Also zumindest die Frauen, die ich so kennengelernt habe. Ich habe auch, wie gesagt, meine Ex-Freundin gehabt, die ist Medizinstudentin gewesen, die ist jetzt Ärztin in Hannover. Und was dieses Mädchen ihren Vater gekostet hat, bis sie 30 war, das ist, möchte ich mir gar nicht ausrechnen. Und das sieht er nie wieder. Das Einzige, was er hat, dass er eine Tochter hat, die jetzt irgendwo anders ist. So, dass er kann sagen, er hat eine Tochter, die jetzt Ärztin ist. Aber was ihn das gekostet hat, da hat er nichts von. Gar nichts. Es ist schon hart. Und deswegen war das ja früher so, dass es diese Mitgift gab bis ins 19. Jahrhundert, dass es völlig normal ist. Oder dass es auch im asiatischen, chinesischen Raum gelten Töchter beispielsweise als Armutsrisiko für die Familie. Weil man genau weiß, die können nicht so hart auf dem Feld arbeiten, die können die weiten Strecken nicht gehen, die sind nicht in der Lage, das physisch und psychisch durchzustehen, wenn man da in der Armut lebt und da härter ist, also es einen härteren Überlebenskampf gibt. Und deswegen wusste man, okay, ein Sohn ist eine Bereicherung, der kann mitmachen, der schafft mit ran, der unterstützt die Familie, und eine Tochter ist quasi eine Bürde, eine Negativrendite. Und deswegen hat man da lieber Söhne gehabt zum Beispiel. Das hat man uns aber als junge Männer nie erklärt. Man hat uns das nie erklärt. Unser natürlicher Trieb sagt uns, oh ja, Frau haben wollen, und man hat nie verstanden, warum eigentlich? Wofür? Wofür will ich diese Frau haben? Was bringt die mir? Dass sie mein Testosteronspiegel senkt? Nö, reicht nicht. Deswegen sage ich, und da bin ich wieder geistig gewaltig geerdet, das habe ich jetzt verstanden, ich möchte, wenn ein Vater mir seine Tochter übergeben will, dann möchte ich umfangreiche Garantien. Ich möchte nicht ein Haus kaufen, das mühsam abbezahlen, und nach 20 Jahren ist die Scheidung und ihr gehört 50% von den Ressourcen, für die ich hart gekämpft habe. Das ist absolut keine Option. So, und das kann ich auch von der Frau lernen, weil warum, das drehe ich um. Ich verlange das. Das heißt, ich verlange, wenn ich ein Mädchen an mich nehme, wenn der Vater sie bei mir abgeben kann, in meine Führung, in meine Obhut und in mein vorausschauendes Denken, in meine Welt reingeben kann, so, dann verlange ich von dem Vater eine Mitgift. Ich möchte umfangreiche Garantien, ich möchte 10 mehr Familienhäuser dafür haben, dass er seine Tochter bei mir abgeben kann. Das ganze Ding muss umgedreht werden. Das ist meine Lektion, die ich daraus verstanden habe. Das bedeutet, Für die Frauen ist das immer toll. Die kommen zu mir, oder wie man ja immer schon so schön sagt, Frauen bauen das Imperium nicht mit dem Mann auf, sie warten an der Zielgeraden, um die Gewinner dann quasi abzugreifen. Oder sie laufen die letzten 5 Meter des Marathons neben ihn her und sagen, oh ja, wir beide zusammen haben das erreicht. Nein, wo war sie denn die letzten 40 Kilometer, die ich mich alleine durchgekämpft habe? Da war sie nicht da. So, und da ich das alles verstanden habe, kann ich keine Frau mehr nehmen, wo ich keine umfangreichen Garantien vom Vater kriege. Ich kann ja nicht diese tickende Zeitbombe an meine Seite nehmen, die mir am Ende die Hälfte meiner Ressourcen wegnimmt. Das ist doch gar nicht möglich. Ich will umfangreiche Garantien vom Vater. Die Mitgift muss gewaltig sein. Ich will Autos sehen, ich will Immobilien sehen und ich will Koffer voller Cash sehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Und wenn das dann mit uns nicht klappt, dann können wir das ja teilen, was ich geschenkt bekommen habe. Ich will das alles geschenkt bekommen. Her damit. Ich bin der Preis. So funktioniert das. Weil ich hab die Fähigkeit, nach vorne zu denken. Ich habe die Fähigkeit, Zusammenhänge zu begreifen, langfristig zu planen, auf das, was ich habe, aufzubauen, die Ressourcen zusammenzuhalten und sie weiter aufzutürmen. Das sind alles Fähigkeiten, die ich habe, weil ich vorausschauend planen kann, weil ich Zusammenhänge begreife, weil mich auch Dinge interessieren, die weiter weg sind als 2 Meter von mir. Und das ist ja bei Frauen auch nicht so. Denen geht es ja nur darum, wie fühle ich mich gerade? Ach, wollen wir Hugo trinken? Und ja, und hier und da und bla bla bla. Und ich möchte shoppen gehen und ich will ein neues Pferd und ja, und das Auto gefällt mir nicht mehr. Aber die verstehen ja gar nicht, warum und wieso. Die verstehen ja gar nicht, dass das alles miteinander zusammenhängt, dass dieses Geld irgendwo herkommen muss, dass irgendwer dafür arbeiten muss, dass irgendwer die Farbe an die Wand streichen muss. Das haben die alles komplett verlernt. Und das wurde denen auch nie beigebracht. Also dahingehend kann man es denen auch nicht übel nehmen. Es wurde denen nicht beigebracht. Die sind dieser Fehlindoktrination aufgelaufen. Aber ich habe halt verstanden, dass ich auch nur noch nach oben gucke. Was, dass die Frau, wie gesagt, mit mir ins Bett geht, das reicht mir nicht. Das ist gar nichts. Das hat für mich keinen Wert mehr. Das Einzige, was ich möchte, ist, ich möchte Ressourcen. Ich möchte mit ihrem E-AMG-Cabrio rumfahren. Ich möchte meine Autos schonen. Ich möchte ihren Sprit verbrennen, so wie die Frauen immer meinen Sprit verbrannt haben. Ich will auf ihr auf der Tasche liegen. Sie soll ihre Kohle für mich rausgeben, weil ich bin der Preis. Das können wir von den Frauen lernen. Und wenn sie für mich nichts ausgeben will, will ich mit ihr nichts zu tun haben, weil ich bin der Preis. Ich bin in meiner Prime. Keine 30-jährige Frau, beim nächsten Mal mache ich mal ein Video über diese SMV, das ist hochinteressant. Da, wo die Frauen, die sind bei 30, bei denen geht es nur noch abwärts und ich bin ganz oben auf meiner Prime. Das verschenke ich doch nicht. Das gibt es doch nicht umsonst. Das hat die Frau mit 20, als sie in ihrer Prime war, mit 23 auch nicht verschenkt. Gut, es wird verschenkt an den Alpha, das ist gar keine Frage, aber da wird es verschenkt, wenn sie 30 ist und das nicht mehr hat und ihre SMV geht runter, dann möchte sie den Beta für sich gewinnen quasi und dann möchte sie die Liebe quasi, dass der Mann sie liebt, bedingungslos liebt und seine Ressourcen zur Verfügung stellt. Aber wenn man all diese Dynamiken einmal richtig verstanden und verinnerlicht hat, was Frauen angeht, bin ich der Preis. Ich kann alles. Es gibt quasi, ich kann Geschäfte machen, ich kann einen Motor auseinanderschrauben, die Zylinderkopfdichtung erneuern. Ich kann quasi alles. Ich kann alles. Ich kann bestimmt 20 Stunden, ich kann von hier bis München gehen. Ich würde so lange gehen, bis ich umfalle. Welche Frau kann das? Ich gebe nicht auf. So, ich kann immer weitermachen und immer weitermachen. Wenn eine Frau dann zu lange da irgendwo rumsteht, 1,5 Stunden, oh, ich habe jetzt Rückenschmerzen, ich werde es nie vergessen. Wir hatten einen schönen BMW-Kombi, sind zurückgefahren von ihren Eltern, 150 Kilometer Fahrt, sitzt in einem schönen BMW. Oh, in BMWs kriege ich immer Rückenschmerzen, die Sitze gefallen mir nicht. Wollen wir nicht mal ein anderes Auto? Also, wie gesagt, dieses Anspruchsdenken von den Frauen, das habe ich von den Frauen gelernt, das habe ich wirklich adaptiert. Dieses Anspruchsdenken habe ich jetzt auch. Was bietet mir die Frau? Und nur, dass sie mit mir Vollkontakt ins Schlafzimmer geht, damit bietet sie mir nichts. Damit lasse ich mich nicht abspeisen. Da muss ein bisschen mehr kommen. Was hat sie für Ersparnisse? Aus welchem Haus kommt sie? Da bin ich eiskalt berechnend geworden. Was kann mir der Vater für eine Mitgift geben? Was für umfangreiche Garantien kann ich kriegen? Und auf dieser Basis können wir ein Geschäft konstruieren und strukturieren und können quasi einen Vertrag aufsetzen. Was bringt der eine mit ein, was bringt der andere mit ein, was sind die Absicherungen? Und wenn ich 10 mehr Familienhäuser überschrieben kriege, ja gut, dann habe ich ja gewisse Sicherheiten. Und wenn ich am Ende dann wieder 5 davon verliere, ist das doch ein guter Deal, dann habe ich doch für 6 Jahre Beziehung mit so einer Frau einen guten Schadenersatz. Das können wir alles vertraglich festhalten, aber wie gesagt, ohne dass ich hier einen Schadenausgleich kriege für die Frau, also eine Vorabschadenregulierung, also eine Mitgift quasi, haben wir überhaupt gar keine Verhandlungsbasis mehr. Weil wie gesagt, die Interaktion mit einer Frau ist immer eine Transaktion. Wir Männer müssen mehr geben, um weniger zu bekommen. Und das habe ich von den Frauen gelernt. Sie müssen mir mehr geben in Zukunft, um von mir viel weniger zu bekommen. Und andernfalls lebe ich einfach glücklich so weiter wie immer. Männer, meine Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir was in die Kommentare. Teilt die Message gerne mit euren Freunden, sodass sie, weil ich denke auch der Inhalt des heutigen Videos ist ziemlich wertvoll, um einfach mal seine Gedankenwelt dahingehend mal zu erweitern. Wer hier tatsächlich der Preis ist. Und das können wir von denen lernen, die sich wie der Preis verhalten, aber nicht der Preis sind. Danke für eure Aufmerksamkeit, Männer. Lasst mir noch ein Abo da, falls ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.